Er ist bei 154, Gesamtsumme 11.935, wenn man alle Zahlen bis dahin addiert. Da leuchtet eine plötzliche Erkenntnis, eine logische Eingebung in ihm auf. Ist die junge Frau in Wyoming diesem Andrew Iverson entkommen? Iverson in seinem kleinen Kastenwagen, mit dem er seine Klempnerdienste anbot? Ja, das akzeptiert Gilbert. Hat Andrew Iverson zwei weitere junge Frauen getötet, eine in Illinois und eine in Missouri? Das akzeptiert er ebenfalls. Hatte Andrew Iverson zwei Anhänger von dem Bettelarmband der armen Miss Yvonne in seinem Beutesäckchen? Na gut, angenommen, das stimmt. Aber was, wenn Coughlin die da hineingesteckt hat? Das ist vollkommen logisch, sobald man den New-Age-Blödsinn aus dem Fenster wirft. Den glaubt Ella zwar jetzt offenbar, aber Gilbert hat das nie getan, und dabei wird es auch bleiben. Er folgt der Wissenschaft und der Logik. Coughlin und Iverson kannten einander, da ist er sich sicher, denn es ergibt eindeutig Sinn. Sicher ist Gilbert sich auch, dass die intensiven polizeilichen Ermittlungen, die nötig wären, um diese Verbindung aufzudecken, nie stattfinden werden. Warum sollte irgendein Ermittler vom KBI damit auch nur anfangen, wenn doch scheinbar alles in trockenen Tüchern ist? Wenn Danny Coughlin am Ende wie ein Held dastehen wird, der nur versucht hat, seine Bürgerpflicht zu tun, ein Held mit übersinnlichen Fähigkeiten. Die einzige Frage, die Gilbert sich noch stellt, während er dasteht und den Verkehr auf dem nächtlichen Highway vorüberziehen sieht, hat Iverson die arme Miss Yvonne festgehalten, damit Coughlin sie vergewaltigen konnte, oder hat Coughlin sie festgehalten, während Iverson das getan hat? Wären die beiden das erste Mörderteam? Nein, natürlich nicht. Es hat schon andere gegeben, Ian Brady und Myra Hindley, Kenneth Bianchi und Angelo Bono, Richard Hickok und Perry Smith, direkt hier in Kansas. Auf der West Six fährt ein Wagen vorbei und ein junger Kerl ruft: »Ey, Alter, du hast ja deinen Schlafanzug an!« Sich entfernendes Gelächter. Gilbert nimmt es gar nicht wahr. Er fügt die einzelnen Elemente zusammen, so wie er die Teile seines Filmklassiker-Puzzles gelegt hat, und alle passen zusammen. Iverson hat Coughlin von da aus angerufen, wo er die arme Miss Yvonne aufgegabelt hat, irgendwo in der Nähe der Gas-and-Go-Tankstelle im Süden, und ihn gefragt, ob er sich ein bisschen vergnügen wolle. Und als die beiden fertig waren, hat Coughlin zwei Anhänger vom Armband der armen Miss Yvonne gerissen und zu Iverson gesagt, er hat zu ihm gesagt: »Da, nimm das mit«, murmelt Gilbert, »damit du beim Wichsen was zum Angucken hast.« Kein Schwachsinn über irgendwelche Träume, nur kühle Logik. Coughlin dachte, jetzt habe ich nicht nur den Spaß gehabt, sie zu vergewaltigen und umzubringen, ich ernte auch Ruhm als derjenige, der ihre Leiche entdeckt hat. Das ergibt perfekt Sinn, göttlichen Sinn, weil Coughlin von Anfang an klar war, dass man den Ursprung seines lächerlichen anonymen Anrufs nachverfolgen würde, nicht wahr? Wie könnte es anders sein? Während Gilbert nach Hause geht und völlig vergessen hat zu zählen, kommt ihm der Gedanke, dass er vielleicht allein weiter ermitteln sollte. Er könnte ein paar Nachforschungen anstellen, herausbekommen, welche Berührungspunkte es zwischen Coughlin und Iverson gibt. Vielleicht haben sie sich in der Highschool kennengelernt und anschließend E-Mails und Textnachrichten ausgetauscht. Iverson hat mehrere Menschen umgebracht, da ist es wahrscheinlich, dass Coughlin das ebenfalls getan hat. Wahrscheinlich? Ja. Eher gewiss. Allerdings muss Gilbert realistisch bleiben. Er verfügt einfach nicht über die Ressourcen, derartige Ermittlungen durchzuführen, und täte er es dennoch, würde er Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die anderen, das KBI, die Presse, würden ihn mundtot machen. Die haben jetzt ihre Geschichte samt dem sensationellen Traumgefasel, weshalb niemand die von Gilbert glauben würde. Steck deine Pension ein und halt die Klappe, würde es heißen. Du kannst von Glück reden, dass du nach allem überhaupt eine Pension bekommst. Was bleibt also übrig? Wo ist die Gerechtigkeit für die arme Miss Yvonne? Wer ist ihr Fürsprecher? Auch die Antwort auf diese Fragen ist Gilbert völlig klar. Er wird sich selbst um Danny Coughlin kümmern müssen, noch heute Nacht. Morgen früh wird das Krankenhaus, in dem Coughlin momentan liegt, voller Menschen sein, aber in den frühen Morgenstunden dürfte es dort am ruhigsten sein. Bewacht wird Coughlin nicht, warum auch? wenn die verblendeten Idioten vom KBI denken, der Mörder der armen Miss Yvonne befinde sich in Wyoming, mit Handschellen an sein Krankenhausbett gefesselt, während Coughlin sich als übersinnlich begabter Held entpuppt hat. Zu Hause angekommen, zieht Gilbert Jeans und das schwarze Sakko an, das er immer beruflich getragen hat. Er steckt die alte Dienstmarke an den Gürtel, was jetzt im Ruhestand eigentlich gegen das Gesetz verstößt, aber sie wird nützlich sein, ins Krankenhaus zu kommen, falls jemand von der Nachtschicht Fragen stellen sollte. Die Dienstwaffe hat er auch noch.